Stadt im kleinen Hafen, wo das weite Meer zu Ende geht, ankert ein Schiff der Heimat, das meine Sprache versteht. Vergessene alte Melodien, Worte, die ich gar so lange entbehrt, klingen aus alten Liedern, die mich die Mutter gelehrt. Alte Weisen in die Heimat möchte ich reisen. Alte Lieder, traute Weisen in der Heimat lass mich sein. Bald will ich an jedem Heimat, ich komme wieder, weil ja mein Herz dir gehört. Schifflein, wenn du wieder setzt die Segel, wenn die Reise wieder heimwärts geht, trage mich zu den Ufern, wo wieder Heimatwind weht. Alte Lieder, traute Weisen in der Heimat, lass mich